Die Kronen der anderen Bäume, die noch ganz in der Nähe standen, waren grün, doch das Laub der Bäume, die dahinter lagen, schien jede Farbe verloren zu haben. Es war grau. Und noch ein wenig weiter entfernt schien es auf eine seltsame Art durchsichtig, nebelhaft oder besser gesagt einfach immer unwirklicher zu werden. Und dahinter lag nichts mehr. Absolut nichts. Es war keine kahle Stelle, keine Dunkelheit. Es war auch keine Helle. Es war etwas, das den Augen unerträglich war und einem das Gefühl gab, blind geworden zu sein. Denn kein Auge kann es aushalten, ins völlige Nichts zu blicken. Adreo hielt sich die Hand vors Gesicht und wäre beinahe von seinem Ast gestürzt. Er klammerte sich fest und stieg so schnell er konnte wieder abwärts. Er hatte genug gesehen. Nun erst begriff er ganz das Entsetzen, das sich in Phantasien ausgebreitet hatte. Als er wieder am Fuße des Riesenbaumes angelangt war, waren die drei Borgentrolle verschwunden. Adreo schwang sich auf sein Pferdchen und jagte in gestrecktem Galopp in die Richtung, die fortführte von diesem langsam, aber unaufhaltsam sich ausbreitenden Nichts. Erst als es schon dunkel wurde und er den Haulewald längst hinter sich gelassen hatte, machte er Rast. Und in dieser Nacht wartete das zweite Erlebnis auf ihn, das seiner großen Suche eine neue Richtung geben sollte. Er träumte nämlich noch viel deutlicher als bisher von dem großen Purpurbüffel, den er hatte erlegen wollen. Diesmal stand er ihm ohne Pfeil und Bogen gegenüber. Er fühlte sich winzig klein, und das Gesicht des Tieres füllte den ganzen Himmel aus, und er hörte, dass es zu ihm sprach. »Wenn du mich getötet hättest, so wärest du jetzt ein Jäger. Doch du hast darauf verzichtet. So kann ich dir nun helfen, Adreo. Höre, es gibt ein Wesen in Phantasien, das älter ist als alle anderen Wesen. Weit, weit von hier im Norden liegen die Sümpfe der Traurigkeit. Mitten in diesen Sümpfen ragt der Hörnberg auf. Dort wohnt die uralte Morla. Suche die uralte Morla!« Danach erwachte Adreo. Adreo ritt nach Norden, immer nach Norden. Er gönnte sich und seinem Pferd nur noch die allernötigsten Pausen für Schlaf und Nahrung. Er ritt bei Tag und bei Nacht, durch Sonnenglut und Regen, durch Stürme und Gewitter. Er beachtete nichts mehr und fragte niemanden mehr. Eines Morgens, in dessen trübem Zwielicht alle Zeit stehen geblieben zu sein schien, erblickte er schließlich von einem Hügel aus die Sümpfe der Traurigkeit. Nebelschwaden zogen darüber hin, und es war fast unmöglich zu erkennen, an welchen Stellen der Boden zwischen den Tümpeln fest war und an welchen er nur aus einer Decke von Schwimmpflanzen bestand. Artax schnaubte leise vor Entsetzen.